einer literarischen Bewegung, die aus den USA stammend als Underground bezeichnet wird. Gemeint ist die expressive, oft wütende Auseinandersetzung mit dem Alltag, seiner widerstandslosen Hinnahme, seiner resignierten Wahrnehmung, seiner gefühlsarmen sozialwissenschaftlichen Darstellung, auch in der Analyse, kurz seiner Akzeptanz als Leben. Für Brinkmann ist das alltägliche Leben Terror. Hören Sie, der Tierplanet. Wir kamen zurück in den finsteren Albtraum von Toten. Keine Gegenwart mehr. Weggefressen von gestern, vorgestern, jahrelang. Ich sagte, Mann, hauen wir bloß schnell wieder ab. Hier ist nichts mehr los. Und der Geruch wie faulendes Wasser über der Stadt. Mumien und Wahnsinnige, die in der Sonne schwarz werden. Gehen in sich herum, immer im Kreis. Keine Gegenwart mehr. Alles Vergangenheit. Bloß schnell weg. Dieser Planet ist verreckt. Hey! Los, schnell weg! Ja. Ja. Wohin? Sanftes gelbliches Licht gefiltert durch die präparierte Haut eines Mädchens, die über den Lampenschirm gespannt ist. Ein schöner Abend. Und jetzt brach das Licht durch das verkrüppelte Grün einiger Bäume. Ich öffnete die Handtasche. Heraus quoll ein dicker Tropfen Blut. Er fiel auf den Teppich und er fraß sich langsam zu mir heran. Ich wollte schreien. Dann vergaß ich den Schrei. Stattdessen sprang ich aus dem Fenster. Nein, ich lief vor eine Straßenbahn. Nein, ich vergaß völlig, mir die Pulsader aufzuschneiden, als ich nach dem Wohnungsschlüssel suchte. Ja. Ich ließ das Badewasser laufen, ich nahm eine Handvoll Schlaftabletten und versank. Dann war ich eingeschlafen. Im Schlaf fiel mir ein, dass ich vergessen hatte zu schreien. Ich schrie, als ob ich meine Sonnenbrille aufgesetzt hätte. Abwesend hörte ich mich gehen. Also war ich zurückgekommen in die Stadt und sah diesen faulen Geruch in den Straßen und Plätzen wie immer. Da war dieser Hass, unbestimmt und drohend, aus den Körpern strömte, fixiert zu starren Bildern. Und ich hatte den Eindruck, mich in einer Rumpelkammer verirrt zu haben. Staub und totes Rascheln alter Zeitungen in der Luft, aus denen brüchiges Grinsen fiel. Und überall farblose Laute, brechendes Genick. Und ich ging wieder über diesen kleinen, schäbigen Platz mit den herumhängenden Gestalten in einer grauen, trüben Dämmerung, die rasch verschwand und in der Dunkelheit phantomhaft leere Straßen und Plätze zurückließ. Mit dem kriechenden, kleinen Gemurmel zurückgelassener leerer Stimmen von gestern, vorgestern, wie Dreck. So als ob eine unsichtbare Tür für immer zugefallen sei. Und zurückgeblieben waren nichts als ein paar gespenstische Wärter. Ohne Zusammenhang. Hey! Ich hab kalte Füße. Was ist los? Hier war ich schon einmal gewesen und ich drehte mich um. Wo war der Ausgang? Tatsächlich war ich vor die Straßenbahn gelaufen. Nein! Nein, ich sprang aus dem Fenster. Ja, ich öffnete den Gasofen und ich kroch hinein. Wirst innen verheizt? Kalte Füße? Ein Trick. Halt dich da raus. Was? Hier zieht's. Verstehe nicht. Was? Hey. Und jetzt? Ja, und dann habe ich seinen Kopf genommen und ein paar Mal so runter aufs Waschbecken gedrückt. Das hat er nicht ausgehalten. War ein Unfall. Ganz klar ein Unfall. Und? Ich bin ganz verwirrt. Guck woanders hin, Baby. Ja, und dann habe ich da so einen Schwan am Ufer schlafen gesehen und schnitt ihm den Hals ab. Los, komm weg! Und? Da haben wir ihm die Pommes frites ins Gesicht geschmiert. Ja, und da hat er blöde geguckt. Hey! Was? Und? Ich geh nach Haus. Ich werd verrückt. Ich weiß nicht. Ja, und als ich sah, was da für ein Monstrum aus mir rausgekommen ist, da habe ich's gleich in den Abfalleimer gesteckt. Zurück in der Gegenwart. Ein Gefühl, als ob ich innen verheizt würde. Wir fressen uns gegenseitig auf. Hier in der Gegenwart. Ein riesiger Ofen. Die Wörter. So viele Wörter. Zu wenig Leben. Weiß nicht mehr, was das ist. Hab's noch nie gewusst. Noch nie wirklich gewesen. Nichts ist wirklich. Alles nur geträumt. Ich arbeitete also in der Klinik. Ist noch nicht lange her, dass es noch welche gab. War ein gemütlicher Job, bis da ein neuer Chef kam. Ganz Wissenschaftler. Hatte für die Regierung ein Programm ausgearbeitet und kriegte dann die Summe. Enormes Forschungsvorhaben. Umständliche Vorbereitungen. Lauter Statistiken, sage ich Ihnen. Ich habe nie wieder so geschwitzt. Alles demokratisch. Thema Erforschung des Lebens. So eine anstrengende Sache. So zogen wir also unsere weißen Kittel an, wenn einer wieder kurz vorm Abkratzen war und marschierten ins Zimmer. Die Ware war vorher reingeschafft worden. Und so schmissen wir den Sterbenden kurz vor dem Exitus auf eine Art Wanne und wohren ihn. Ah, genau, oh, eine verteufelt kleine Arbeit, sag ich Ihnen. Wir mussten auf jedes Milligramm höllisch aufpassen. Der Chef war ganz wild darauf, die Zahlen bis auf 10 Stellen hinterm Kopf abzukriegen. Und das Stethoskop klebte mir an der Brust. Ich dachte, das ist keine Arbeit mehr für mich. Und alles wegen dieser Messungen. Mir zittert danach immer noch der Hand, das war geißlich. Also man hebt sich an den verdammten Sterbenden an den Bauch. Sie machen sich keine Vorstellung, was so ein Kadaver wiegt. Als schleppten sie ihre eigene sterbende Mutter auf der Ware oder Müllkippe. Was ist da der Unterschied? Ne? Mit der Zeit verlieren sie diese Mädchen im Geschäft. Also bohren wir die Kadaver wie verrückt, da und nach, immer auf den Sprung. Und dann wieder rauf aufs Bett und warten, bis er endgültig hinüber ist. Der Chef war ganz versessen, bloß keine überflüssige Zeit zu verlieren. Er lauerte hinter der Tür. Brachte schließlich sie ja kleine Uhren an, die zeigten, wann es mit einem vorbei war. So stürzten wir wieder rein, schafften den Körper nochmals auf die Waren, wohren ihn wieder. Alt, jung, Kinder, Männer, Frauen, Schwachsinnige, Erlösungssüchtige, Kaufmänner, kaltes Fett, ranzige Säcke, alle Altersstufen, ohne Unterschied. Immer mehr. Endlose Zahlenkolonnen. Am Schluss konnte ich nicht mal mehr träumen, war einfach aus. Ne? Kriegte keinen Bruch mehr zusammengenäht. Verjass Messer in den Mund, Scherenspritzen, alles wie in dieser Messungen. Vor dem Abkratzen, nach dem Abkratzen. Ein enormes Forschungsprogramm, streng wissenschaftlich. Hat Jahre gedauert, bis dann der Wälzer vorlag, in dem nachgewiesen wurde, dass Leben gewichtslos sei. Hat ziemlich lange gedauert, ehe ich zurückfand in meinen Traum. Was ich sehe, geht mich nichts mehr an. Erstarrte Formen überalterten Fleisches. Zu kriechenden Gebilden geworden. Verkrustete Bewegungen. Tag, Nacht, Tag, Nacht. Eingefroren in Angst. Wenn jemand spricht, hört sich das an, als kratzten Fingernägel über dunkelbraune getäfelte Wände. Weggehen, ja. Aber wohin gehen? Ich weiß nicht. Festgesetzt hier im insektenhaften Zittern immer auf derselben Stelle. Zu viele Wörter, ja, erstickt an den Wörtern. Gerede, während ich gehe. Schnell verfaulende Sommer, zerstückeltes Grün vergeht in dem blassen grauen Dunst. Dann Winter, albtraumhaftes Gewinsel wie öliger Schnee rinnt über die Haut. Geduckt in der kaputten Dämmerung, Ein zerfallenes Bild, das sich ganz auf dich legt und lehnt. Ich drehe mich um. Hinter weißen Gardinen fällt weiß Schnee in einem vergilbten alten Foto. Das Foto explodiert lautlos in pulverisierte Emotion. Jetzt treibe ich noch einmal durch meine eigene Vergangenheit. Sie versackt in blauem, zyanotischem Grinsen, das wegkippt. Schleppt sich zur Tür und winkt, eine schleimige Haut, die sich auflöst. Ich erschrak, ging ins Badezimmer und sah mich nicht mehr im Spiegel. Ich war zu einem blinden, pflanzenhaften Geranke geworden, blieb so für die nächsten 1000 Jahre. Eine versteinerte, alte, semantische Reaktion. Also schleppen Sie sich durch den verbalen Müll und reagieren auf Wörter, anstatt auf den Fakt, den das Wort bezeichnet. Sie sehen nicht, was Sie sehen. Das ist eine Frage der Konditionierung. Meine Referenz an Pavlov, ein kluger Bursche, er verstand sein Geschäft. Oder wie Lord Jim immer sagte, ich mache einen weiten Sprung unter dem blassen Mondlicht über dem Indischen Ozean. Ein anderer Ausspruch ist, ich ziehe es vor zu gehen. Sehen Sie ihn jetzt durch die offene, windige Tür in eine rasiermesserscharfe tropische Nacht verschwinden? Nur keine Identifikation vornehmen. Ich sage immer, was das auch ist, und dabei zeige ich auf einen Stuhl, das ist kein Stuhl. Das heißt, das ist nicht die Bezeichnung Stuhl, die Sie sehen. Ja, aber was sehen Sie tatsächlich? Hier in dieser ramponierten Schaubühne Wirklichkeit? Ein bisschen Panik, weil Sie nicht mehr wissen, wo Sie sind? Die wackelige Panikbeleuchtung, wie Sie Gefühle nennen, eignet sich nur noch für eine mottenzerfressene Oper mit ausgestopften Schwänen. Warum verlassen Sie nicht das Theater und verscheuern die Requisiten Ihrer Rolle an den Trödler in der nächsten Seitenstraße? Der Direktor ist sowieso eine Fiktion gewesen. Sehen Sie nun den leeren Stuhl auf der Bühne? Eine einfache Technik. Sie legen den Zeigefinger auf die geschlossenen Lippen und zeigen mit der anderen Hand auf das, was vor Ihnen ist. Ziehen Sie die Wörter von jemandem, der auf dem Flur zwischen Tür und Angel mit Ihnen redet, ab und sehen Sie nach, was bleibt. Eine verbogene Fantasie, eine billige Abstraktion. Was Sie Sex nennen, ist der körperliche Ausdruck eines Gehängten. Schauen Sie sich im Spiegel an und was sehen Sie? Sie sehen den farblosen Laut eines brechenden Genicks. Der Kopf tut Ihnen weh, brechendes Genick. Laut und klar, präzise in der frischen Morgenluft zwischen zwei leeren Parkplätzen? Ihr Umriss auf der widerspiegelnden Scheibe eines Kaufhauses? Oder dass die Stille Sie wie ein Rasiermesser durchschneidet und übrig bleibt ein schwarzes, aschiges Häufchen auf dem weißen Porzellan eines Waschbeckens? Angst? Für immer auf der Toilette eingeschlossen? Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie Ihr Rektum. Das ozeanische Sehnen lassen Sie besser im Abfalleimer verschwinden. 10 Jahre auf der Couch und Sie halten sich für eine Topfblume, die an Hundepisse eingeht, während warmes Sonnenlicht auf die Terrasse fällt, ein winziges Stückchen zuckender Natur in eine unhaltbare Position gedrängt, schlimm genug. Wohin kehrt das eine zurück? Ich meine zu sich selbst. Was ist das selbst? Hier, diese Hand, zu einer Faust geballt, die ich aus der Tasche ziehe, in diesem Augenblick, da Sie danach fragen. Also komme ich rein in die alte Schaubude und habe da den ganzen Haufen Identitätssüchtiger vor mir, die alle auf ihren verhornten Hintern sitzen seit Aristoteles Zeiten und sich gegenseitig ihre Existenz beweisen. Entweder bin ich da oder ich bin nicht da. Und ein Professor feuchtet einen Finger an, hält ihn in die Luft. Ich sehe, dass der Finger bis auf die Knöchel abgenagt ist. Hatte nie etwas anderes zu tun gehabt, als zu reden, immer weiter das Blaue vom Himmel runter. Als ich hochsah, war kein Blau mehr da, bloß noch ein staubiger Dunst. Ich will sagen, schafft den alten mythischen Gaul aus dem Zimmer. Subjekt, Prädikat, Objekt. Erstarrt in der Gegenwart. Darin eingeschlossen. Die Haut wie Zeitungspapier. Weiß nicht mehr wohin. Aus einem Lockenwickler ausgedreht, abgedreht. Erstickt. An einer Einzelheit. Ich weiß nicht. Was? Ich weiß nicht. Wie? Haarausfall nach der Geburt. Ein Witz. Mit hängenden Schultern. Was? Weiß nicht. In meiner pulsierenden Frosch. schaut. Sehr schön. Ja? Und kämmte meinen Pelz. Wo? Im Kino? Eine freundliche Aussicht. Zurück in dieser albtraumhaften Atmosphäre latenter Gewalt, die du überall spürst, ohne genau sagen zu können, woher sie kommt. Aber sie ist überall, in jedem Augenblick gegenwärtig, auf diesem kleinen Platz, wo die Straßenbahnen herankommen und halten. In diesem Geräusch, mit dem sich die Türen öffnen und herausstolpern zusammengestückelte Körper, hier, in diesem Gesicht, das sich ständig verzerrt, findest du es wieder. Aber dieses Gesicht, das sich ständig verzerrt, in langsamen Kaubewegungen, ist es nicht. Genauso wie es nicht die herausstolpernden Körper sind, die aus der geöffneten Straßenbahntür kommen. Oder wenn du die schäbige Bude dort unter dem abgetakelten Baum nimmst, wo sich ein paar schäbige Gestalten zusammendrängen, gleich neben den wartenden Taxis. Wahrscheinlich ist es das Krächzen eines Transistorgeräts, das der Junge neben dir unterm Arm trägt. Und wenn du genauer hinsiehst, ist es das auch nicht. Jede Kleinigkeit, die du siehst, eine Handbewegung oder wie jemand sich die Zeitung kauft, lächelt. Die Frau dort in dem hölzernen Kasten die Fahrscheine verkauft. Und während sie dir Fahrscheine verkauft, wünscht sie dir die blutigsten Hämorrhoiden an den Hals, die du dir vorstellen kannst. Oder dass du an deinem Selterswasser erstickst, während sie von ihren Topfblumen träumt und dem platzenden Korsett über einem Bild der fettgewordenen Elizabeth Taylor, die sich ihr ranziges Fett für die nächste Filmrolle unter der klaren Sonne der Schweiz herunterhungert. In den weggeworfenen Rotzflecken spürst du es, wie sich lähmend dieser Augenblick auf dich legt und die Einzelheiten sich summieren zu einer gummiartigen Wand, gegen die du mit voller Wucht prallst und die dich zurückwirft, während du den kleinen, schäbigen Platz überquerst und eine rußige, neongefleckte Dämmerung langsam herabsinkt, die dich einhüllt nach vorn auf den beleuchteten Ausgang der Kinoplakate zu. Eine bedrohliche Atmosphäre, die dich jedes Mal von Neuem überrascht und dir überall begegnet, an jeder Straßenecke der Stadt. Sie scheint aus allen Türeingängen zu kommen, aus den zerfressenen Toreinfahrten, liegt mir ein weicher, beharrlicher Druck über den Seitenstraßen. Sie scheint aus diesen parkenden Wagen zu kommen, aus den Bewegungen der Passanten, verbreitet sich in den engen, muffigen Zuhälterbars der Innenstadt und den Baracken der Pommes frites-Verkäufer, wie in den leeren, mit gelblichen Fettspritzern übersäten Speisesälen und Pizzerias, den filzigen Cafés, wo dich alte Leute böse anstarren, über ausgekauten Erinnerungen sinnieren und mit farblosen, knorpeligen Fingern in der Tasse rühren und murmeln. Oder sitzen den Frisuren der Frauen, ihrem Aussehen, das sich an Nutten erinnert, die durch die Stadt schieben mit toten, fleischigen Blicken, die dich anfallen, gespenstische Augenblicke in monotoner Gleichförmigkeit aneinandergereiht. Als gingst du durch einen schnurigen, obszönen Comicstreifen, der sich nach allen Seiten ausgebreitet hat, in die Falle. Ich nicke beim Stück Apfelkuchen ein. Du magst nicht mehr sehen. Du suchst nach einer Lücke, durch die du entwischen könntest. Wach auf und hab ein paar Sackratten mehr. Dein Nacken wird steif. Immer die gleiche Situation. Du gehst weiter. Nasige Finger mit Saugzäpfchen tasten dich ab. Du bleibst stehen. Suchen nach dem richtigen Einstieg. Du bist verwirrt. Augen. Verhetzte Tiere, die aus brüchigem Fleisch schauen. Schwarze, schlammige Wurzeln. Tage, die zäh im tranigen, blutroten, geronnenen, ketchuplicht vergessener Sonnenuntergänge versinken. Die Ausgänge verschlossen. Klappernde Rollläden. Stimmungen, wie aus ranzigen Familienalben geschnitten, vermischen sich zu diesem weichen Druck eines Erschreckens, das über die Haut rinnt. Imaginäre Verstümmelungen, Schreie, Gaskammern voll Musik, durch die du dich hindurch bewegst. Immer die gleiche Situation. Jetzt gleichgültig. Mag's nicht zu Ende denken. Jetzt, ohne Hass. Du schnell weg. Jetzt, da du weißt, wo du dich befindest. Wohin? Gleichgültig. Erbreche mich langsam. Ohne Hass. Durch den trüben Nebel verworrener Laut. Worte zurück. Während du gehst, eine unsichtbar gewordene Gestalt, quer über den schäbigen, verdrängten kleinen Platz. Verschwunden. Wie nach einem Unfall. weiß nicht mehr, wer ich bin und wo. Ein haariger Klumpen. Breche mich langsam. Trotte zurück. Wie nach einem Unfall. Weiß nicht mehr, wer ich bin und wo. Ein haariger Klumpen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich will es nicht und ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Das Gas auf. Was läuft? Ein riesengroßes Schwein von Motor hat mich von oben bis unten, von innen und außen bespritzt. Blaue Nacht und Seidenspitzen. Es war unsere Hochzeitsnacht in Zürich. Du erinnerst dich. Ich brauch das Gefühl, das große Gefühl. Und ich? Ein Bier. Es war schwer, mit der Gartenschere die Rippen zu zerknacken. Das Gefühl, verstehst du? Reingelegt. Zerstörungen unterhalb der verbalen Ebene. Gegenwart aus kontrollierten sinnlichen Eindrücken. Das Innen verheizt. Dreh das Gas auf! Wie fliegen? Mit dem Schraubenschlüssel am Fenster wartend. Die Strumpfhose ist so dünn. Heiß. Ich sah mich in einer zerlaufenden Form schlaff am Kleiderschrank nahe der Zimmertür gelehnt. Ich versuchte andauernd, mich aufzurichten, aber ich schaffte es nicht, hochzukommen. Etwas fehlte in mir, aufgeweicht nachts in dem Zimmer, ohne Zusammenhang. Das Knochengerüst war weg und jetzt war nur noch dieser Hautbeutel von mir übrig geblieben. Eine flache Lapierform. Nach vorn gegen den Kleiderschrank gefallen durch diese ganze Anstrengung, die Zimmertür ein paar Zentimeter entfernt zu erreichen. Aber alles Gefühl, das ich noch in mir hatte, war wenig. Und nach unten in diese Füße gerutscht, die etwas klarer übrig geblieben zu sein schienen. Auf dem Fußboden in dieser Lücke zwischen dem Bett und dem Schrank gegenüber dem breiten, glanzlosen Spiegel, da in der Ecke verwischt. Während die Anstrengung blieb, immer noch einmal hochzukommen. Von der Stelle, wo ich war, aufgescheucht. Ich rutschte von neuem schräg in dieser schlaffen, flachen Körperform über die Oberfläche des Schranks auf die Seite. Mitten in dem wechselnden gelblichen Licht einer 60-Watt-Birne. Noch einmal flach. Eine Bewegung. Wobei mir aber ein Raum zu fehlen schien, überhaupt eine Bewegung machen zu können, sodass ich dort aufgeweicht kleben blieb, ohne Panik, nur ein bisschen hastig, wegen der Anstrengung, die sehr leer war. Wissen Sie, wenn er wütend angeschnappt kommt, drehe ich mich um, heb den Rock hoch und halte ihm mein Hinterteil hin, bildlich gesprochen. Ein ganz einfacher Trick. Was kann man schon anderes sehen in dem Augenblick als meinen nackten, hingehaltenen Arsch? Der heiße Atem des Dschungels? Oder der Duft grüner Weiden? Ein seltsamer Schnarrlaut, der sich auf das vegetative Nervensystem legt? Ein hypnotischer Zustand? Missing Link? Oder ein schwerer Duft aus dem zeitlosen Treibhaus? Innen? Ist es dunkel? Rote, feinfühlige Fingerkuppen, die eine Beere pflücken? Schimmert auf wie weißer Zahnschmelz. Eben noch haben sie ein Farbfoto aufgenommen, während das graziöse Impala ruhig und friedvoll grast. Plötzlich ist die Sonne verschwunden. Ein Bock hebt den Kopf. Flache Wolken färben sich blitzschnell violett. Das Geschlechtsleben steht in der Welt der Tiere an zweiter Stelle. Der vorherrschende Aspekt ist Angst. Nur im Zoo, hinter Gittern und Gräben, wird die Sexualität zum Mittelpunkt. Wie Sie wissen, legt der Mensch keine Eier. Sie wissen nicht, was das heißt? Gehen Sie in den Zoo und schauen Sie sich an, wie ein Pavianweibchen auffordernd sein Hinterteil zeigt und wedelt. ist alles zu sehen, was zu sehen ist. Mehr nicht. Ein ganz einfacher Trick. Was kann man schon anderes sehen in dem Augenblick als meinen nackten, hingehaltenen Arsch? Ich glaube, ich werde mal einen Frock anziehen. Zur Verleihung des Marzipanschweins an die Delegation unserer afrikanischen Freunde beim diesjährigen Faschingsball in München. Das Landwirtschaftsminister um Verständnis werben, anschließend lächeln, mich rüberbeugen mit den Sektklassen der Ehrenfote zu den nackten Titten einer beliebten kleinen Schlampe aus der Filmbranche und dann mal ein bisschen von der umstehenden Reporter über Turbane, altes Volksgut, Krippel und die Gehaltserhöhung der Putzfrauen quasseln. Denkt, das wird ein gutes Foto abgeben. Im Hintergrund Palmen, der Ostsee und Bongo-Trommeln. Naja, das wird fürs Wohltätigkeitsfest gehen. Das sowieso in den Räumen der öffentlichen Bedürfnisanstalt diesmal abgehalten wird. Nur für geladene Gäste und der Präsident fällt anschließend in der Pisserin und sucht sich ein paar Kippen zusammen für den Heimweg. Braucht ja nicht jeder gleich zu wissen. Steht schon dasselbe. Hey, alte Meere! Wo ist mein Frack? Wir hätten auf meine Ehrenmitgliedskarte des Vereins für internationale Tierfreunde geschissen. Die Hunde von der Opposition versauen mir noch mein ganzes Image. Was? Ja, richtig, Empfang der Liga pensionierter Toilettenfrauen. Am besten sah er mich dreht an alten Fetzen von rosa durchsichtigen Schlüpfer, Hüftgürtel wie in einem Nachthemd auf. Ein bisschen gewacht, zugegeben, aber eindrucksvoll. Tja, was ich noch sagen wollte. Der verdammte Tiroler Hut. Ja, ich komm ja schon. Dann muss meiner Tochter Mami noch ganz verrückt gerade jetzt, wo die Konferenz Vereinigter Schrotthändler vor der Tür steht. Ja, lassen Sie der Vertreter der göttlichen Transsubstitution schon mal ans Fenster treten und der Aussicht bewundern. Bin gleich soweit. Ihre Ansicht über die wunderbare Brotvermehrung anzuhören. Das dunkle Gefühl, die sind von der Bäckerinnerung wollen wahrscheinlich eine Steuervergünstigung für einen heiligen Zweck durchsetzen. Schon wieder reichen. Schon wieder reichen. Pleaten. Verstehe nicht. Lauter Jungs, ich bin da auch bloß noch ein altes Gespenst aus dem 19. Jahrhundert, das ein bisschen Ruhe und Frieden braucht am Ende des Tages. Was? Was? Hier ist geschlossen. Die Jalousien sind runtergelassen. Das Licht ist ausgeknipst. Niemand da, sehen Sie doch. Niemand mehr da. Finster, sage ich. Finster. Ganz gewöhnlich. Wie ein Lockruf auf einer alten, verschimmelten Kuhart, die Trommel. Ja, jetzt hörst du es. Jetzt hörst du es nicht. Immer wenn das nicht ausreicht vom Fahrrad, was denn dann? Ein Wetterleuchten im Grünen? Ein Rummelplatz? Dauernd direkt vor der Haustür. Ah, das Volk, die Leute. Eine seltsame Idee. Ziemlich gefräßig. Wie verrunkel ein Knoten in den Gedanken. Musst immer daran denken. Fleischer, Bäcker, Putzfrauen, Klosettfrauen, Hausvermieter, Straßenbahnschaffner, Klempner, Friseur, Kellner. Pufferfabrikanten, Lakritzenhändler, Brausebusser, Spezialisten. Klar, wir wissen Bescheid, sind alles Menschen. Was heißt denn das schon? Rabattmarkensüchtige Minderwarenfetischisten. Müll, Müll, alles bloß Müll. Müllgefühle, Müllgedanken, krabbelt durcheinander als Volk. Sehen Sie? Da, den Sticki im blassen Dunst, der man plötzlich hängt. Sie in der Straßenstadt aus den Kaufhäusern quält diese enorme Ausdünstung. Meine Wähler. Die Ausdünstung des kleinen Mannes. Verdirbt einem glatten Appetit. Wie Rauch aus dem großen Ofen, der die Gegend zerfrisst. Tja, und sind alle die Reisenden Humanität, wenn die ihre Musterkoffer öffnen und ihre metaphysischen Bruchbänder vorlegen, ist das wie ein fauler Atem, das ist wie in Unterhosen. Höchste Zeit, den Drecksfahren wegzuschaffen. Nix, sie ist geschlossen. Bloß noch ein Trappen, wie Sie sehen. Ich bin nicht da, kapiert? Sprechen Sie mit meinem automatischen Mitschlucker und gucken Sie im Tief ins magische Rohr oder am besten schmeißen Sie sich gleich selbst rein, damit es ein bisschen stiller wird, wenn Sie ein Anliegen haben. Und ich stehe da wie in einem Traum, an die Türklinke gefesselt, voller Schmieröl, das immerzu aus mir heraustropft und in kleinen Stücken verbrennt, ohne ein Wort zu sagen. Als jemand zur Tür reinkommt, zerfressen von Wörtern mit der Fahrradkette in einem weißen Licht, langsam erbrochen und sich die Haut wie einen klebrigen Mantel vom Körper abzieht, ohne Zusammenhang. ein Loch, ohne ein Wort zu sagen, einen glücklichen Moment gebrannt, sodass das ganze Zimmer nach Haar riecht, das in langen, wehenden Bewegungen zärtlich das Fenster schließt, gegen die Betonwand gespritzt, während die anderen lachen und sagen, für immer vereist, die Tür, durch die er gerade reingekommen ist, die gibt es doch gar nicht, also wovon redest du? Erdrosselt unterm Tisch. Ich krieche langsam, erdrosselt unterm Tisch, eine Symphonie, für immer vereist, in schwebendem Nachmittagslicht, ganz verwirrt hinüber zum Ausguss. Langsam erbrochen. Zitternd vor Angst. Ein Loch in den Körper gebrannt. Angst, dass das Haus einstürzt. Angst, nicht mehr atmen zu können. Angst vor Haarausfall. Angst, dass der Aufzug explodiert. Angst zu stottern. Angst, zu viel Angst zu haben. Angst, dass die Straßenbahn umkippt. Angst, dass ein Reifen platzt. Angst, dass mir die Tasse aus der Hand fällt. Angst, an Krebs zu sterben. Angst, gegen die Mauer zu prallen. Angst, einfach nur Angst, jemandem ins Gesicht zu schauen. Angst, mir den Knöchel zu brechen. Angst, die Sonnenbrille nicht zu finden. Angst, stehen zu bleiben. Angst, weiterzugehen. Angst, mich auf einen Stuhl zu setzen. Angst, aufzustehen. Angst, dass der Kühlschrank nicht funktioniert. Die Birne über mir platzt. Ein Loch im Strumpf zu haben. Angst, nicht einschlafen zu können. Angst, einzuschlafen. Angst, einzuschlafen und am nächsten Morgen aufzuwachen. Angst, wahnsinnig zu werden. Den Zug zu verpassen. Mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Kaputt. Mir die Pulsader zu ritzen. Ein Auge auszustechen. Zu ertrinken. Angst vor einem Muskelkrampf. Angst vor einem Lautfrosch, wenn die Blätter rascheln, ganz still. Telefon klingelt, jemand dumm redet, keiner da ist, wenn einer da ist. Nur Angst, mich umzudrehen, wegzugehen. Angst vor Elektrizität, dass ein dicker Tropfen Blut aus dem Hosenbein kommt, kein Heftpflaster zur Hand zu haben. Oh. Ein glücklicher Moment. Die Knie werden weich. An die Türklinke gefesselt. Eine Gangstörung. Ich stelle mich tot. Übel. Angst im Magen, verbrannt. Angst im Darm, im Urin, kalten Schweiß, die Härchen auf der Haut richten sich auf. Ich werde blass. Gegen die Betonwand gespritzt. Eine Zange fällt mir für auf den Kopf. Vereist. Ich erstarre. Ja, ich erstarre. In der Angst. Jetzt. Hier. Unterm Tisch. Auf der Stelle. Angst. Zärtlich das Fenster geschlossen. Ohne Schmerz. Zurück in der Gegenwart, die sich wie eine Drohung auf dich legt, zusammengemischt aus einer Anzahl gleichbleibender obszöner Schreie, die aus vorüberfahrenden Wagen gerufen werden und lautlos fallenden Todesbildern, lassen deinen Organismus in andauerndem Krampf erstarren. Geisterhafte berstende Züge und ausbrennende Autowracks mit dem Geruch verschmorten Gewebes rühren den abgelagerten Schmerz auf, verstümmelte Kindheit, ein blinder Fleck. Und jetzt gehst du wieder über diesen kleinen, schäbigen Platz, geduckt in der früh hereinbrechenden Dämmerung durch den Wirrwarr zerrissener Gehirnwellen und trüber zerbröckelter Energiefelder, die in aufgelöster, insektenhafter Panik durcheinander treiben. Der Hass ist deutlich zu spüren, ein zielloser, verwirrter, gegenstandsloser Hass, der von allen Seiten auf dich eindringt, aus den lauernden Blicken der Passanten gespuckt. Und wieder spürst du, wie sich dieser Augenblick lähmend auf dich legt, während du weitergehst, vorbei an dem kleinen, kreischenden Zeitungsmann, der die Schlagzeile vom Doppelmord in der Badewanne kreischt, mitten in diesem staubigen, grauen Gerümpel zusammengesetzter menschlicher Bewegungen, die sich vergrößern zu einem alles einnehmenden, zuckenden Eindruck tierhaft gehetzter Apathie, eingetaucht in chlorophyllgrünem Neonlicht. Jetzt, hier, zurück in der Gegenwart und darin eingesperrt, da du diesen kleinen, schäbigen Platz überquerst. Ein guter Witz. Geil, Mensch, geil! Und dann kratzt er sich wie verrückt. Was ist los? Dicke Luft hier. Los, schnell weg. Wohin? Die Fliege machen. Meinen Sie mich? Geil, Mensch, geil! Wie die Fliegen, alle auf einem Haufen. Ich verstehe nicht. Lauter, lauter, lauter! Wir kehrten in die Lautlosigkeit zurück. Fiebrige Hitzewellen in Stößen über die weißen, leeren Sommerterrassen. Und der Rückzug war gut vorbereitet. Wehende Staubschleier aus einem leeren Fenster gleiten über die abbröckelnden Fassaden. Wir schlossen die Gegenwart ab mit der Hand eines Toten am Telefon. Ein leeres Bild. Erstickt in einem fernen Schrei. Nur geträumt. Wovon träumen Sie? Gar nicht mehr träumen. Gefühle wie auf dem Friedhof. Nichts hier als ein einziger großer Friedhof. Träume nicht mehr. Von innen aufgeblasen wie ein Frosch. Zu viele Bilder. Zu wenig Leben. Guck weg, Baby. Wovon träumen Sie? Blau angelaufen in einem schleimigen Grinsen. Und ich drehte mich um und sah, wie ich dieses grässliche Ding hinter mir herschleppte. Das grinste und sagte, ich bin die vergessene Nachgeburt. Bitte adoptieren Sie mich. Leer ohne Traum zurückgelassen. Wo fährst du denn hin, junger Mann, wenn du keinen Fahrschein hast? Nichts als ein einziger großer Friedhof. Wo schnell weg? Ich glaube, ich krieg die Panik. Hier kriegst du immer die Panik. Alles nur ein fieser, klappriger Traum, wa? Zu viele Bilder? Zu wenig Leben. Ein totaler Friedhof. Zurück in die Lautlosigkeit. Dünne, wehende Schleier Staub und eine tote Hand zurückgelassen. Am Telefon in einem fernen, leeren Raum. Ist Krieg. Hört nicht mehr auf. Guck weg, Baby, guck weg. Spürst du's? Träume nicht mehr. Die Genitalien in einen Schraubstock gepresst. Und wo möchten sie leben? Fantastisch! Geil, Mensch, geil! Schnell weg! Wohin? Wohin? Schnell weg! Der farblose Laut eines brechenden Genicks ohne Körper. Ein verblasster Schatten, der auf der Hintertreppe verschwindet. Das junge Liebespaar saß in seinem Auto und tauschte... Verpassen, reinschieben, in die Kimme, nüllen, Heini, was ist denn los? ...Zärtlichkeiten aus, als sich ganz leise von hinten ein Kapuzenmann an den Wagen ranschlich. Irre, ich werd verrückt, fantastisch! Und Peter fehlt jede Spur. Die Nacht der lebenden Toten, ein dicker Hund oder drei auf einer Couch, Tampico, zu heiß gebadet, Missouri River. Bei einer Spazierfahrt durch den Wald wollten sich zwei Krankenschwestern von einem arbeitsreichen Tag erholen. Wenn du bei mir bist, die Bibel, mach aber im Gebüsch lauerte der Mörder. Das Loch zur Welt. Man führte mich durch einen langen Gang in einen Raum ohne Fenster, wo nur ein Stuhl stand. Ich wusste plötzlich, dass ich im Operationssaal war. Also die Augen erstickt. Genitalien in einen Schraubstock gepresst. Man schnallte mich an und ein Mann kam auf mich zu, der eine grüne, speckige Gummischürze umgebunden hatte. Blumen, die einen mürrischen Geruch ausströmten. Er hatte schmutzige Hände und roch nach Alkohol, als er sich über mich beugte und mich zu untersuchen begann. Kakerlakensoße, frische Luft, ober ein Bier? In den Körpern abgelegte Wörter, halbe Sätze, Laute, ausgewählte Milliarden. Ja, bloß schnell immer die gleiche grässliche Geschichte. Am Dienstag wurde sie in einem Hotelzimmer gefunden und war tot. Sie hatte in dem Haus als Spülerin gearbeitet und war zuletzt in Begleitung eines Kollegen gesehen worden, der plötzlich verschwand. Und fuhr dann mit seinen Freunden drei Tage um eine Kegeltour. Plötzlich stürzte er auf die beiden Krankenschwestern. Ihr müsst jetzt sterben, schrie er. Dann stach er auf sie ein. Milliarden abgelegter Wörter, halbe Sätze, laute in den Körpern ausgebrütet wie faule Eier. Bloß schnell weg. Er hatte die Kapuze seines Anoraks über den Kopf gezogen und leuchtete mit einer Taschenlampe ins Innere des Wagens, wo die zwei Verliebten einwegstecken, verpassen, saßen in die Kimme, und Zärtlichkeiten tauschten. Inzwischen war mir vor Ekel so schlecht, dass ich mich fast übergab, als der Arzt mir verträumt das Haar und den Bauch streichelte und immer wieder sagte: Welch eine hübsche Frau, welch eine hübsche Frau. Zurück in der Gegenwart? Ist nichts als Vergangenheit. Abgelegte faule Wörter im Milliardenkörper ohne Gegenwart, ausgebrütet in der Vergangenheit. Keine Gegenwart, alles Vergangenheit. Der Spüler erklärte, er habe mit seiner Kollegin noch etwas getrunken und sie dann auf ihr Zimmer gebracht. Er sagte, nachdem ich dann mal kurz zur Toilette war, fand ich sie tot da liegen. Schnell, schnell, ersticht sie noch tot, rief die Krankenschwester einem Spaziergänger zu und brach zusammen. Leer zurückgelassen. Ohne Körper, nicht mehr hier. Ich war kurz vorm Überschnappen. Da versuchte auch noch der Arzt, mich zu küssen. Die schmierige grüne Gummischürze raschelte entsetzlich. Und die Hände glitten wieder über meinen Bauch, immer tiefer. Da übergab ich mich. Der Arzt sprang zurück und schrie: Nicht mehr hier. Ohne Körper. Leer zurückgelassen. Wir wogen die Körper wie verrückt. Die Lebenden und die Toten. Vor dem Abkratzen, nach dem Abkratzen. Haufenweise, auf der Ware. Ein Gewichtsverlust ließ sich nicht feststellen. Leben hat kein Gewicht. Erinnerung an die Zukunft. Blauer Max, El Chiso, Ponte Corvus Quemada oder ein gewisser Dick Decker. Die Vergnügungsspalte, das Mädchen und der Kommissar. Lasst uns töten, Companeros. Sartana kommt, der Wüstling, Trottel vom Geheimdienst, ein Loch in der Stirn. Wovon träumen Sie? Nichts als Vergangenheit zurückgelassen in den Körpern, leer ohne Gewicht. Wovon träumen Sie? Leer ohne Körper. Zurückgelassen. Hier, in den Wörtern, Lauten, halben Sätzen, abgelegt in der Vergangenheit, krochen jetzt aus diesen erschlafften Beuteln Haut hervor, über weiße, leere Sommerterrassen zu einer zuckenden Masse Gewimmel. Überall. Wovon träumen Sie? Grinsend putzte er mich mit einem alten Lappen ab und gab mir dann die Spritze. Zucker! In einer Kammer ganz aus blauen Blumen, die den mürrischen Geruch der Panik ausströmten. Dreckfresser! Was? Halb Pferd, halb Krokodil? Halb Ratte, halb Schmetterling? Hey, du Krucke! Ja, ja. Ja, ja. Panik! Weglaufen! Kriechen! Zieh Leine! Siehste, er möchte sich am liebsten auflösen und mit einem kleinen Schlucken im Gulliloch verschwinden. Pisste sich innerlich ein. Sah aus, als wenn du vor einer Schiffswand stehst und siehst, wie das Wasser runterläuft. Eine versteinerte alte semantische Reaktion. Farbloser Schmerz, Angst ohne Bilder, längst vergessene Eindrücke sinnlich leer, die immer noch einmal zu dem Muster von gestern aktiviert werden. Keine Gegenwart mehr. Zu viel Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, in dem falschen Körper zu sein. Nichts hier als ein einziger großer Friedhof. Farblose Angst. Bilderloser Schmerz. Immer von gestern. Jetzt siehst du es. Jetzt siehst du es nicht. Hey! Sind Sie nicht Mitglied im Paradiesclub am Ende der Müllkippe? Und wenn er wütend angeschnaubt kommt? Guck weg, Baby! Wohin? Nichts als ein einziger großer Friedhof. Nackenhaare gesträubt? Dreh ich mich um? Jetzt siehst du es. Jetzt siehst du es nicht. Ein blasser Schatten, der auf der Hintertreppe verschwindet. Ein grunzender Laut. Niemand da. Bloß noch ein falscher Körper. Billige Attrappe, die vom Stuhl gibt. Und zeig ihm meinen Hintern. Jetzt siehst du es. Jetzt siehst du es nicht. Niemand da. Am Ende der Müllkippe. Brechendes Genick. Was kann er schon anderes sehen als meinen nackten, hingehaltenen Arsch? Und die Genitalien im Schraubstock gepresst. Guck weg, Baby, guck weg. Ich habe tatsächlich das dumme Gefühl, in einem falschen Körper zu sein. Kann nichts dafür. Ich habe tatsächlich das dumme Gefühl, in einem falschen Körper zu sein. Verstehst du das? Ich glaube, ich bin ganz durcheinander. Ich habe tatsächlich das dumme Gefühl, in einem falschen Körper zu sein. Komme da nicht raus. Ein schimmliges altes Familienfoto, das ausläuft und einen grässlichen, ranzigen Gestank verbreitet, der den letzten Rest Gegend versaut. So, dass dir andauernd übel wird und du kotzen möchtest. Aber so viel kotzen, wie du möchtest, schaffst du gar nicht. Als hättest du gerade deine eigene Ausscheidung wieder in den Darm zurückgesogen. Bis wieder in den Magen drückt und die Speiseröhre hoch, raus aus dem Maul. Eine ziemlich schreckliche Sache. Bissen für Bissen zurück auf den Untersatz von dir. Und da sitzt du nur mit einem knurrenden Magen am Ende der Müllkippe und hältst blöde deine Mitgliedskarte für den Paradiesclub in der Hand. Aber niemand ist da, wenn du dich umschaust. Bloß noch das Knurren hier in der Gegenwart. Und ein blasser Schatten in der Ferne, der auf der Hintertrippe verschwindet wie auf dem Friedhof. Ja, und dann kriegst du plötzlich die Panik und versteinerst zu bilderlosem Schmerz, farbloser Angst und bist ganz schwer in einem falschen Körper auf dem Stuhl, von dem du umkippst und dir das Genick brichst. Jetzt siehst du's? Jetzt siehst du's nicht? Mitglied im Paradiesclub. Das junge Liebespaar saß in seinem Auto. Farblose Angst auf einem Stuhl. Zärtlichkeiten aus. Sitzt in einem falschen Körper am Ende der Müllkippe. Man an den Wagen heranschlich. Über einem Stück Apfelkuchen. Vom Täter fehlt jede Spur. Eingenickt. Er hatte die Kapuze seines Anoraks über den Kopf gezogen und leuchtete mit einer Taschenlampe ins Innere des Wagens. Hey. wo die zwei Verliebten saßen und Zärtlichkeiten tauschten. Bei einer Spazierfahrt durch den Wald wollten sich zwei Krankenschwestern von einem Arbeitsreifen abholen. Aber im Gebüsch lauerte der Mörder. Plötzlich stürzte er auf die beiden Krankenschwestern. Ihr müsst jetzt sterben, schrie er. Dann stach er auf mit sie ein. Schnell, schnell, er sticht sie noch tot, rief die Krankenschwester einem Spaziergänger zu und brach zusammen. Man führte mich durch einen langen Gang in einen Raum ohne Fenster, wo nur ein Stuhl stand. Ich wusste plötzlich, dass ich im Operationssaal war. Man schnallte mich an und ein Mann kam auf mich zu, der eine grüne, speckige Gummischürze umgewunden hatte. Er hatte schmutzige Hände und roch nach Alkohol, als er sich über mich beugte und mich zu untersuchen begann. Inzwischen war mir vor Ekel so schlecht, dass ich mich fast übergab, als der Arzt mir verträumt das Haar und den Bauch streichelte und immer wieder sagte, welch eine hübsche Frau. Lauter! Ich war kurz vorm Überschnappen, dieselbe Geschichte. Da versuchte auch noch der Arzt, mich zu küssen. Die schmierige grüne Schürze raschelte entsetzlich und die Hände glitten wieder über meinen Bauch, immer tiefer. Da übergab ich mich. Der Arzt sprang zurück und schrie. Noch einmal! Grinsend putzte er mich mit einem alten Lappen ab und gab mir dann die Spritze. Bella! Am Dienstag wurde sie in einem Hotelzimmer gefunden und war tot. Sie hatte in dem Haus als Schülerin gearbeitet und war zuletzt in die Gärten eines Kollegen gesehen worden, der plötzlich verschwand. Lauter! Schneller! Der Spüler erklärte, er habe mit seiner Kollegin noch etwas getrunken und sie dann auf ihr Zimmer gebracht. Er sagte, noch einmal. Nachdem ich dann mal kurz zur Toilette war, fand ich sie tot da liegen. Mit Blut im Piss. Das junge Liebespaar saß in seinem Auto und tauschte Zärtlichkeiten aus. Röcheln im Hals. Ich ganz leise von Putzmann an den Wagen heranschlich. Direkt vor der Haustür. Schon vor. Und jeder fehlt jede Spur. Er hatte die Kapuze seines Anoraks über den Kopf gezogen und leuchtete mit einer Taschenlampe ins Innere des Wagens, wo die zwei Verliebten saßen und Zärtlichkeiten tauschten. Bei einer Spazierfahrt durch den Wald wollten sich zwei Krankenschwestern von einem arbeitsreichen Tag erholen. Aber im Gebüsch lauerte der Mörder. Plötzlich stürzte er auf die beiden Krankenschwestern. Ihr müsst jetzt sterben, schrie er. Dann stach er auf sie an. Schnell, schnell, er sticht sie noch tot, rief die Krankenschwester einem Spaziergänger zu und brach zusammen. Man führte mich durch einen langen Gang in einen Raum ohne Fenster, wo nur ein Stuhl stand. Also sind Sie tatsächlich zurückgekommen in die abgetakelte Schaubude-Wirklichkeit und fühlen sich am Ende wohl, starr auf Ihrem starren Hintern sitzend, 60 Jahre lang, versteinert in Furcht, das Kinn vereist, mit kalten Füßen am Fenster. Und dieser Planet fliegt in die Luft wie ein erstarrter Körper. Und so bemerken Sie nicht, wie jede Freude nur zeigt, wie kaputt die Gegenwart ist, die nichts als Vergangenheit ist, überlagert von gestern, vorgestern, eine Menge Wörter, und so gibt es für Sie kein Ereignis mehr, nur noch Wörter, kein Objekt, nur noch Wörter. Hey! Beweg deinen treuen Schwanz in eine andere Gegend, sonst hast du bald keinen mehr. Was ist mit den Piepen? Noch mehr Ketchup. Steh ich drauf. Irre, wahnsinnig. Was? Hey! Knall die meine von Latz. Und im Traum sah ich mein Bauch mit der Gartenschere aufgeschnitten eine riesige Menge. Die Schamhaare abgerissen. Geboren, um zu demolieren. Ein Feuer muss brennen. Geld. Ein Gesicht wie ein Rotzflecken. In Stücke geschnitten und in den Kanal geworfen. Deinem Schraubenschlüssel die Brust aufgebrochen. Bin müde. Schläge auf den Hinterkopf. Ich trat ihm auf die Hand. Ich würde wahnsinnig werden. Von innen aufgefressen. Ich rief an und sagte, dass sie abgeholt wird. Kopf des Körpers in die Toilette gesteckt. Die Geldscheine. Ich legte ihm die Hand auf den Mund, damit er endlich still sei. Ich nahm einen scharfen Büchsenöffner. Ich ging mit dem Schraubenschlüssel auf und ab. Da habe ich wieder getanzt. Der Krückstock lehnte zum Glück bei dem Bett. Dann die Fingerkuppen abgeschnitten. Lösten sich zu grauem, ranzigen Schleim auf. Hey! Wir brachten das Hörspiel »Der Tierplanet« von Rolf-Dieter Brinkmann. Die Mitwirkenden waren Wolfgang Büttner, Siegfried Wischnewski, Werner Hessenland, Gerti Soltau, Arnold Marquis, Josef Meinerzagen, Raul Wolfgang Schnell, Heinz Schacht, Maria Barring, Sabine Postel, Rosemarie Förkel, Christian Albus, Arnfried Lerche, Christian Korb und andere. Regie Raul Wolfgang Schnell. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1972. Die beiden anderen Hörspiele von Rolf-Dieter Brinkmann, Auf der Schwelle von 1971 und Besuch in einer sterbenden Stadt von 1973, senden wir am kommenden Sonntag ab 17.05 Uhr in unserer Radiozeit für Literatur Kranich 1519. Diesen Sonntagnachmittag haben wir ganz dem Autor Brinkmann gewidmet. Wolfgang Rumpf erinnert sich im Journal für Literatur an das unerhörte nachgelassene Buch Rom Blicke. Im Radio-Essay um 16.05 Uhr entwerfen Gabriele Kreis und Christoph Behnke unter dem Titel »Ich kann nur sprechen, wenn mir etwas gefällt« ein Radioporträt des Dichters. Die Jazz-Redaktion wiederholt am Sonntag, den 26. Juni um 21 Uhr in Radio La aus der WDR-Reihe »Autoren als Disc-Jockey« den Mitschnitt einer Sendung, in der Brinkmann seine Lieblingsplatten vorstellte, und eine von denen war Soft Machine 1. Hope for Happiness stellen wir Ihnen jetzt vor. Oh, 22 Uhr, Radio Bremen, Nachrichten, Berlin. Die Fraktion der Sozialdemokraten hat nach sechsstündiger Debatte die Entscheidung darüber verschoben, ob sie im Abgeordnetenhaus einen Misstrauensantrag gegen Innensenator Heckelmann einbringt. Dem CDU-Politiker wird mangelnde Abgrenzung nach rechts vorgeworfen. Die SPD-Abgeordneten beauftragten ihren Fraktionsvorstand mit der CDU, über eine Fortsetzung der Großen Koalition zu sprechen. Wenn bis übermorgen kein Ergebnis vorliegt, kann der Vorstand den Misstrauensantrag im Landesparlament einbringen. Fraktionschef Staffel sagte, die SPD wolle die Koalition fortsetzen. Dies müsse aber ohne Heckelmann möglich sein. Sein CDU-Kollege Landowski hatte am Nachmittag erklärt, wenn die SPD zusammen mit der Opposition Heckelmann stürze, dann sei dies das Ende der Koalition. Bürgermeister Diepken sagte am Abend im ZDF, der Bruch des Regierungsbündnisses sei nahe. Wenn es dazu komme, müsse es vorgezogene Neuwahlen geben. Köln. Die Tarifverhandlungen für die Postbeschäftigten sind erneut vertagt worden. Morgen werden die Gespräche über den Komplex Mitbestimmung fortgesetzt. Die Warnstreiks werden nach Angaben der Postgewerkschaft weitergehen. Bonn. Die Fraktionen der Union und der Freien Demokraten haben den Gesetzentwürfen für die zweite Stufe der Postreform zugestimmt. Die Sozialdemokraten verlangen weiterhin Änderungen. Die SPD-Spitze wird Anfang kommender Woche darüber beraten, ob sie dem vorliegenden Entwurf die Zustimmung verweigert. Da für die Reform eine Verfassungsänderung erforderlich ist, benötigt die Regierung auch die Stimmen der Sozialdemokraten. Paris. Frankreich hat noch vor einer Entscheidung der UNO über eine Militärintervention in Ruanda Soldaten an die Grenze des afrikanischen Landes entsandt. Ein Militärsprecher sagte, das Vorauskommando prüfe im zairischen Grenzort Goma den dortigen Flughafen. Er schloss nicht aus, dass auch in andere Grenzgebiete bereits Truppen verlegt worden seien. Die Tutsi-Rebellen in Ruanda erklärten, französische Soldaten seien schon in das Land vorgestoßen. Die Rebellen lehnen das Eingreifen Frankreichs ab. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird heute Nacht über die französische Bitte beraten, die Intervention zum Schutze der Zivilbevölkerung zu billigen. New York. Aktienkurse und Dollar geben weiter nach. An der Wall Street sackte der Dow Jones Index um mehr als 50 Punkte. Der Dollar wurde mit unter 1,59 Mark gehandelt. Die Sorge um den Kursverfall der US-Währung war nach Angaben von Händlern der Auslöser für umfangreiche Aktienverkäufe. London. Tennisprofi Steffi Graf ist bereits in der ersten Runde der offenen Meisterschaften in Wimbledon ausgeschieden. Sie verlor gegen die Amerikanerin Laurie McNeil mit 5:6 und 6:7. Chicago. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft besiegte in der Gruppe D die Nationalmannschaft Argentiniens das Team aus Griechenland mit 4:0. Radio Bremen Nachrichten, Redaktion Hans-Hermann Spann. Das Wetter in der Nacht und in den Morgenstunden bedeckt und zeitweise Regen. Tiefstwerte um 14 Grad. Morgen tagsüber teils aufgelockert, teils stark bewölkt und einzelne Schauer. Temperaturen zwischen 15 Grad an der See und bis 18 Grad im Binnenland. Zunehmend starker Südwestwind, morgen früh westdrehend und dann Gefahr von Sturmböen. Morgen Nachmittag wieder abnehmend. Am Donnerstag wolkig und kühl, am Freitag Aufheiterungen und wieder wärmer. Es wird 22:04 Uhr.